Dialoge, Seite 127, Montesquieu. Das ist wohl überhaupt das Druckereigewerbe. Dialoge, Seite 128, Machiavell. Du wirst vortrefflich verstehen, dass es sich nicht der Mühe lohnen würde, den Angriffen des Journalismus zu entgehen, wenn man eine Zielscheibe der Angriffe des Buches bliebe.